Zuko hat aus ehrenhaften Motiven gehandelt. Aber sein jugendlicher Leichtsinn hat ihn zu einer Dummheit getrieben. Wir müssen deiner Mutter klarmachen, Zuko, dass weder Peter noch wir etwas mit dieser ganzen Sache zu tun haben. Genau. Ich habe das doch richtig verstanden, dass diese Fan Chok, also deine Mutter, davon weiß, was du behauptest. Selbstverständlich. Ich habe sie kontaktiert, allerdings wohl doch nicht so überwachungssicher, wie ich dachte. Und die funkelnde Schlange hat eingegriffen, ehe meine Mutter das konnte. Wir wissen, dass sie auf der Suche nach den entwendeten Beweisen ist, mit denen Zuko gedroht hat, sich an ihren Vater zu wenden. Das heißt, sie sucht dich, Peter. Denn laut Zukos Angaben ihr gegenüber gibt es nur über dich eine Spur zu den Beweisen, die ihr Sohn gestohlen hat. Genau, und diese gestohlenen Beweise sind das eigentliche Problem. Was mit euch drei Detektiven passiert, das ist mir egal. Oh, was? Sei mir erlaubt zu betonen, dass uns das keineswegs egal ist. Nichtsdestotrotz werden wir behilflich sein, das Chaos zu beseitigen, das Zuko angerichtet hat. Die Konflikte im Fun-Clan müssen beendet werden. Die Tochter intrigiert gegen den Vater, der Enkel will die Familie verlassen. Das alles droht aus dem Ruder zu laufen. Und die anderen Triaden-Clans werden sich positionieren müssen, wenn es zu einem offenen Kampf kommt. Aber die funkelnde Schlange wird die Ordnung wiederherstellen, ehe die Drachen ihr Feuer verspeien und die Stadt niederbrennen. Ihr drei Detektive seid also bereit, mir beizustehen, um den Triadenkrieg zu verhindern? Ja, das sind wir. Und dazu müssen wir zuerst Peters Unschuld beweisen. Fan Chok muss einsehen, dass Peter nichts mit dem Geschehen hier zu tun hat. Die Frage ist also, wie kommen wir an Zukos Mutter heran?